Bismillahirrahmanirrahim. Alle Handys auf lautlos, inshallah. In alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururina, min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Im Namen Allahs, des Allerbarmherzigen, des Allerbarmers, alles Lob gebührt Allah. Wir danken ihm, erstreben seine Hilfe und bitten um seine Vergebung. Und wir suchen Zuflucht bei ihm vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren Missetaten. Wen Allah recht leitet, der wird nie irre gehen. Wen Allah irre führt, für den wird es keine andere Leitung geben. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Nur er ist es wert, angebetet zu werden. Er ist einzig und hat keinen Partner. Und ich bezeuge, dass Mohammed, Friede und Segen sein auf ihm, sein Diener und sein Gesandter ist. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O die ihr glaubt, fürchtet Allah in geziemender Furcht und sterbet nicht, außer ihr seid gottergeben. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat. Aus diesem erschuf er ihm die Gefährtin und aus beiden ließ er viele Männer und Frauen sich vermehren. Fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet, und fürchtet ihn besonders in der Pflege der Verwandtschaftsbande. Wahrlich, Allah wacht über euch. Ja, ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. O die ihr glaubt, fürchtet Allah und redet das rechte Wort. Er wird eure Werke recht machen für euch und euch eure Sünden vergeben. Und wer Allah und seine Gesandten gehorcht, wird gewiss einen gewaltigen Erfolg erreichen. Amma ba'du. Wa alaikum salam. Fa in astaqal hadith kitabullah wa khayri hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs, der beste Weg ist der Weg Mohammeds, die schlechteste Sache ist die Neuerung in der Religion und jede Neuerung ist eine Bid'ah und jede Bid'ah ist ein Irregehen und jedes Irregehen wiederum im Feuer. Heute unser Thema ist Bid'ah, die Erneuerung im Islam, und inshallah werde ich euch das klar, nicht alles in einer Stunde erklären können, aber ich versuche es mal, inshallah. Die Bedeutung der Bid'ah im Allgemeinen, das ist etwas erfinden, was vorher nicht existierte. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde. Der Sheikh Abdurrahman ibn Sadi, möge Allah sich erbarmen, sagt in der Auslegung, also Tafsir dieses Verses, das heißt, Allah ist der Schöpfer, er hat sie auf eine gute und perfekte Art und Weise erschaffen, ohne vergleichbare Beispiele. Und Allah, Jalla wa Ala, sagt, sag, ich bin kein Neubeginn unter den Gesandten, im Koran. Der Sheikh Abdurrahman ibn Sadi sagt im Tafsir dieses Verses, das heißt, ich bin nicht der erste Gesandte, der zu euch kam, damit ihr meine Botschaft befremdet und meinen Ruf ablehnt. Denn das, wozu die Propheten und die Gesandten vor mir gerufen haben, ist identisch mit dem, wozu ich euch rufe. Wieso lehnt ihr meine Botschaft ab? Die Bid'ah und Erneuerung in der Religion sind ein Werk des Satans, des Shaitans. und kommen durch seine Einflüsterungen und seine List zustande. Durch diese Art bringt er den Menschen in ihren Glauben durcheinander, bis sie sich total von ihrem Glauben abwenden. Da hat von den Gefährten Ibn Abbas radiallahu anh überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Worte von Allah im Koran sagt, und sie haben gesagt, verlasst doch nicht eure Götter, verlasst doch nicht Wad, noch Suwa, noch Yaqut, noch Ya'uq, noch Nasr. Und folgendes sagt er über diese Aya. Dies sind die Namen von den rechtschaffenen Männern aus dem Volke Nuh. Nachdem diese gestorben waren, flüsterte Shaitan denen ein, dass sie an den Aufenthaltsorten dieser rechenschaffenden Personen Götzen errichten sollen und diese nach ihnen benennen sollen. Dies taten sie auch, doch wurden diese Götzen nicht verehrt, bis auch diejenigen starben, die diese errichteten und das Wissen verloren ging. Erst dann wurden die Götzen angebetet. Überliefert von Sahih al-Bukhari. Ibn al-Qayyim, möge Allah sich erbarmen, sagt über die Stufen, die der Shaitan anwendet, um den Menschen zu beeinflussen und ihn zu erniedrigen, folgendes. Der Shaitan will den Sohn Adams mit Hindernissen von 7 Hindernissen für sich gewinnen, wobei eines der Hindernisse schwieriger und härter ist als der andere. Er lässt von einem Hindernis nicht eher ab und wechselt zu einem kleineren, bevor er sich nicht sicher ist, dass er das Spiel für sich gewinnen kann. Und Ibn al-Qayyim hat da 6 Hindernisse gezählt. Das erste ist das Verleugnen Allahs. Al-Kufr billah. Aber wenn der Mensch dieses Hindernis heil übersteht, fängt der Shaitan an, den Menschen mit dem nächsten Hindernis zu bekämpfen. Und das ist die zweite, die Bid'ah. Erfundene gottesdienstliche Handlung. Und dem Shaitan ist es lieber, den Menschen bei diesem Hindernis für sich zu gewinnen, denn hierbei verhält sich der Mensch gegen die Religion und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn derjenige, der dieses tut, hat kein Bedürfnis, Reue zu zeigen und dies zu unterlassen, sondern er ruft auch andere Menschen hierzu auf. Auch enthält sie Aussagen über Allah ohne jegliches Wissen darüber und somit ist es eine klare Feindschaft gegen die Sunna. Die Bid'ah nimmt stufenweise zu, von kleinen zum großen, bis der Diener seine Lebensweise und seine Religion verlässt. Wie das Haar aus dem Teig herausgezogen wird. Das Übel der Bid'ah erkennen nur diejenigen, die Menschen, die im Besitz einer starken Überzeugung sind. Wenn der Mensch sich vor diesem Hindernis rettet und sich durch das Licht der Sunna davon entfernen kann und ständig am wahren Glauben festhält und um dem Beispiel der Gefährten Sahaba und der Nachfolger folgt, bekämpft der Shaitan ihn mit dem nächsten Hindernis. Und das sind die schweren Sünden. Wenn der Shaitan bei einem Hindernis erfolgreich gegenüber dem Diener war, schmückt er dies für ihn aus. Und vielleicht lässt er ihn in seine Ohren und auf seine Zunge sagen und wandern, die viele Geschöpfe vernichtet hat. Und die Aussage ist folgend. Mit dem Tauhid, ein Gottglaube, wird keine Sünde schaden. Genauso wie mit dem Schirk, die Beigesinnung Allahs und Anbetung von jeglichen Götzen, keine Hasana nutzen wird. Wenn der Diener sich vor diesem Hindernis gerettet hat, bekämpft ihn der Shaitan mit dem nächsten Hindernis. Der vierte, das sind die kleinen Sünden. Die kleinen Sünden, der Shaitan verringert dem Diener die schwere Sünden mit der Aussage, beachte diese nicht. Denn wenn du die großen Sünden vermieden hast, hast du auch die leichten Verfehlungen schon vermieden. Weißt du nicht, dass diese kleinen Sünden vergeben werden durch das Vermeiden von den großen Sünden? und durch die guten Taten. Und so flüstert der Shaitan ihm die so lange ein und zeigt, wie leicht und überhaupt nicht schwerwiegend diese Sünden sind, bis der Diener pflegt, dies zu tun. Somit ist derjenige, der schwere Sünden begeht, sich davor fürchtet und seine schlechten Taten bereut, viel besser als derjenige, der stets kleine Sünden begeht. Denn das darauf beharren, diese Sünden zu begehen, ist schlimmer als die Sünde selbst. Keine schweren Sünden bestehen, wenn man bereut und um Vergebung bittet. Und keine kleine Sünde bleibt klein, wenn man darauf beharrt. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Hütet euch davor, die Sünden gering einzuschätzen, wie Menschen, die in einer Talsohle rasteten und sich ein Beduine nach dem anderen zu ihnen gesellte, bis sich ein Geschrei um ihr Brotstück erhob. Wahrlich, sobald man anfängt, die Sünden gering zu schätzen, wird man zugrunde gehen. Wenn der Diener sich von diesen Hindernissen durch Schutz und Vorsicht gerettet hat und regelmäßig Reue gezeigt hat und um Vergebung gebittet hat und der schlechte Tat in eine gute Tat folgen lässt, fängt der Shaitan an, mit dem Menschen mit dem nächsten Hindernis zu bekämpfen. Das sind die Erlaubten. Hier geht es um Handlungen, die, wenn sie der Mensch ausübt, nicht gegen den islamischen Regeln verstoßen, sondern der Shaitan versucht, den Diener so sehr mit den Handlungen zu beschäftigen, dass dieser nicht die Gelegenheit hat, seine gottesdienstlichen Handlungen zu vermehren. Auch bei diesem Hindernis geht es dem Shaitan, Auzubillah, stufenweise vor, indem er den Menschen versucht, dazu zu bringen, die Sunna-Handlungen zu unterlassen und danach auch die Pflicht zu unterlassen. Wenn der Diener sich von diesen Hindernissen durch sein Wissen schützen kann und weiß, wie wertvoll die gottesdienstlichen Handlungen und das Vermehren von diesen ist und daran festhält, versucht Shaitan, den Menschen mit dem nächsten und dem letzten Hindernis zu bekämpfen. Die überwiegend gute Taten in den gottesdienstlichen Handlungen, der Shaitan befiehlt ihm, diese zu tun, verschönert sie in Augen, schmückt sie für ihn und zeigt ihm, wie groß die Belohnung dafür ist. Um den Menschen noch besser abzulenken und damit zu beschäftigen. Denn nachdem der Shaitan es nicht geschafft hat, dem Menschen den Hauptweg zu ebnen, auf welchem er seinen Lohn, Ajr, verliert, beharrt er darauf, den Menschen zu einem Verlust zu führen, indem er sich dafür anstrengt, dass der Mensch nicht die Vollkommenheit, die Güte noch höhere Stufen anstrebt. Und dies dadurch, dass der Mensch mit den vorrangigen gottesdienstlichen Handlungen von den hervorragenden gottesdienstlichen Handlungen abhält und mit den wahrscheinlichen Dingen in der Religion von den vorzuziehenden Dingen in der Religion abhält und beschäftigt die Menschen mit dem, was Allah lieb ist und hält sie von dem ab, was Allah am liebsten ist. Und etwas Schwerwiegendes bei diesem Punkt ist, dass man von dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam behauptet, was er nicht gesagt hat. Und dafür wird der Mensch eine sehr harte Strafe ausgesetzt sein. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte: Das Lügen über mich ist nicht wie das Lügen über jemand anderen. Wer immer absichtlich über mich eine Lüge verbreitet, wird mit Sicherheit einen Platz im Höllenfeuer einnehmen. Der Gefährte Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte: Ihr solltet folgen und keine Erneuerungen oder Neuerungen einführen, somit seid ihr dann geschützt. Jeder Mensch, der einen Verstand hat, muss hier stoppen und sich Gedanken machen darüber, wie aussagekräftig dieser Satz ist. Denn wir können feststellen, wie gesund und fehlerfrei die Taten, Aussagen und Berichte des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sind, jenseits von irgendwelchen Erneuerungen und Bida in der Religion. Rasulullah a.s. sagte: In jeder Tat findet man eine Sharra, Kraft, Fleiß oder Wunsch. In jeder Sharra findet man eine Fetra. Schwäche und Unterwerfung. Wessen Fetra also meine Sunna ist, der ist rechtgeleitet. Und wessen Fetra jedoch etwas anderes ist, der ist verloren. Jetzt kommen wir, Brüder, zu den Bidah. Bidah, die in zwei Arten und in zwei Kategorien aufgeteilt sind. Einmal die erlaubte Bidah, das sind die weltliche Bidah. Das ist alles, was an Erneuerung und Erfindung in Bezug auf das Leben, da keine Beziehung zur islamischen Gesetzgebung haben, wie wissenschaftliche Erfindungen und ähnliches. Diese sind erlaubt und werden nicht als Erneuerung in der Religion bezeichnet, obwohl sie in der Sprache als solche benannt werden. Jedoch gehören sie nicht zu dem, wovor der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam, gewarnt hat, denn die Regel ist, dass, also im Usul al-Fiqh, ist die Regel, dass alles, was Sitten oder Lebensangelegenheiten betrifft, so lange erlaubt sind, bis ein Gegenbeweis dies aufhebt. Kannst du ein Beispiel dafür nennen? Mikrofon. Zum Beispiel, damals gab es den Ilm nicht dafür und die Wissenschaft nicht dafür. Aber heute haben wir das, heute haben wir unser Mikrofon und das ist auch einer von den Bidah. Aber das sind von den weltlichen Bidah, die erlaubt sind. Und die zweite ist, was auch unser Thema heute bespricht, nicht erlaubte religiöse Bidah. Alles, was erneuert und erfunden wurde in der Religion Allahs und anders ist als das, was der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, und seine Gefährten an Glaubensinhalten, Aqida, verinnerlichten und in der Tat umsetzten. Und um dies, und dies ist die verbotene Bid'ah, die im Koran erwähnt wird. Allah, Jalla wa Ala, sagt, wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist und einem anderen Weg als dem der Gläubigen folgt, werden wir dem zukehren, dem er sich zugekehrt hat, und ihn in der Hölle aussetzen, und wie böse ist der Ausgang. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder wird in das Paradies eingehen, mit der Ausnahme derer, die es ablehnen. Da fragten die Sahabe, und wer wird es ablehnen, ja Rasulallah? Er sagte, wer mir Gehorsam leistet, der geht ins Paradies, und wer mir Ungehorsam leistet, der hat es abgelehnt. Der Scheich des Islam, Ibn Taymiyyah, möge Allah sich erbarmen, sagte, deswegen hat Allah Jalla wa Ala uns bei jedem Gebet Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta alayhim, ghayra al-maghdubi alayhim wa al-dallin. Die ungefähre Bedeutung, leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden. Da hat der Scheich gesagt, die den Zorn Allahs erregen, sind diejenigen, welche die Wahrheit kennen, jedoch das Gegenteil davon tun. Und die Irregehenden sind diejenigen, welche Allah ohne jeglichem Wissen dienen, obwohl sie wissen, dass sie damit gegen das Buch und die Rechtleitung handeln, gehören sie zu denen, die den Zorn Allahs erregen. Die religiösen Bid'ah, die verboten sind, unterteilt sich auch in zwei. Und zwar Bid'ah, die zum Unglauben, Kufr führt. Und den, der diese Bid'ah praktiziert, aus dem islamischen Glauben ausstößt. Wie die Bid'ah, die mit dem islamischen Glaubensinhalten Aqidah verbunden ist. Wie zum Beispiel, dass man etwas für den, dass man etwas für anderes als für Allah opfert. Man die Gräber rituell umrundet als Gottesdienst. Etwas anderes als Allah anruft, Bittgebete spricht und anfleht. Wobei nichts außer Allah dazu imstande ist, diese zu erhören und zu erfüllen. Diese und ähnliche Arten von gottesdienstlichen Handlungen, die allein Allah gebühren, Denn Allah Jalla wa Ala sagt, sag, gewiss mein Gebet, mein Schlachtopfer, meine Kulthandlung, mein Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Die zweite ist die Bid'a, die nicht zum Unglauben Kufr führt, aber eine große Sünde ist. Und wie zum Beispiel das Bebauen von, Beschmücken von Gräbern und das Gebet und das Bittgebet in der Gräbstätte. Deshalb hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam seine Umma dafür gewarnt, seine Begräbnisstätte zu einem Festort zu machen und um damit zu vermeiden, dass man gottesdienstliche Handlungen für ihn vollbringt, obwohl nur Allah Anrecht darauf hat. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, macht aus euren Häusern keine Grabstätte und macht meine Begräbnisstätte nicht zum Festort, sondern bittet mich um Allah, bittet Allah um Segen und Heil für mich, denn euer Bittgebet wird mir übermittelt, wo auch immer ihr seid. Dann gibt es nochmal die Bid'a, dessen Gebote gebieten zur Ungehorsamkeit. Die Enthaltsamkeit vom Heiraten oder das ununterbrochene Fasten oder das ständige Gebet durch die ganze Nacht und ähnliches enthalten. Dies wird deutlich in der folgenden Überlieferung von Anas ibn Malik. Eine Gruppe von drei Männern suchten die Wohnung der Frauen des Propheten auf, um sich über die Frömmigkeit des Propheten zu erkundigen. Als sie davon Kenntnis nahmen, machten sie einen Eindruck, als ob sie derartige Praxis für gering schätzten. Sie sagten dann, wer sind wir gegenüber dem Propheten? Ihm ist doch jede vergangene und künftige Schuld vergeben worden. Einer von ihnen sagte, was mich aber angeht, so verbringe ich die ganze Zeit, die ganze Nacht im Gebet. Der andere sagt, ich faste die ganze Zeit und breche nicht mein Fasten. Der dritte sagt, ich heirate nicht. Ich enthalte mich von dem Heiraten. Und der Gesandte Allahs kam hinzu und sagte, seid ihr diejenigen, die dieses und jenes gesagt haben? Was mich wirklich angeht, so bin ich bei Allah unter euch derjenige, der am meisten fürchtet und ihm übergegen am frömmsten ist. Dennoch faste ich und breche ich mein Fasten, bete und gehe ich schlafen und heirate die Frauen. Wer sich von diesem oder meinem Sunnah abwendet, der gehört nicht zu mir. Jeder, der Allah mit etwas anderem dient, wozu Allah keine Ermächtigung erteilt hat und was sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam und dessen rechtgeleitete Nachfolger nicht als Sunnah vorgelebt haben, gehört zu den Erneuerern. Dies bestätigt sich durch die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Ich rate euch zu Gottesfurcht, zu Taqwa Allah gegenüber, dem Mächtigen und Erhabenen und zum Hören und Gehorchen, selbst wenn ein abessinischer Sklave, dessen Kopf wie eine Rosine aussehe, über euch zu Befehlshaber eingesetzt ist. Wer von euch lange am Leben ist, der wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. So haltet euch an meine Sunna und an die Sunna der rechtgeleiteten, rechenschaffenen Nachfolger. Beißt mit den Zähnen darauf, hütet euch vor den neuen Dingen in Glaubensfragen. Denn jede neue Sache ist eine Neuerung und jede Neuerung ist ein Irregehen. Und jedes Irregehen führt ins Höllenfeuer. Welche Bedingungen, also Bedingungen, die, damit die Taten gottesdienstlichen Handlungen angenommen werden? Keine Taten der Diener werden von Allah angenommen, solange nicht folgende zwei Bedingungen erfüllt. Erstens, die Aufrichtigkeit bei der Ausführung der Tat. Diese soll nur für Allah allein ausgeführt werden. Denn Allah Azza wa Jal sagt im Koran, und nichts anderes wurde von ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Als Anhänger der rechten Glaubens und das Gebet zu verrichten. Und die Abgabe Zakat zu entrichten. Das ist die Religion des rechten Verhaltens. Allah Jalla wa Ala sagt in einem heiligen Hadith: Ich bin absolut der Herr, der keiner Partnerschaft bedarf. Wer also etwas tut und es dabei einem anderen widmet außer mir, von dem sage ich mich los und überlasse ihn dem anderen. Zweitens, die Ausführung der Tat muss dem Beispiel des Gesandten sallallahu alaihi wasallam sein. So wie in unserer, so wie uns in seiner Sunna überliefert wurde, sie in gottesdienstlichen Handlungen zu verrichten und nicht anders. Nicht anders. Und die Ausführung wird nur unter folgenden 6 Bedingungen akzeptiert. Erstens, der Grund. Wenn der Mensch Allah aus einem Grund dient, der mit der Scharia, den Geboten, Rechten und Pflichten, nicht verbunden ist, so ist dies eine Bid'a, die auf ihren Erfindern zurückzuführen ist. Also das erste ist der Grund, wo die Bid'a zustande kommt. Beispiel, manche Menschen feiern die Nacht Rejab, die 27. Nacht, mit der Ausrede, dass sie in dieser Nacht, dass in dieser Nacht der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zum Himmel emporgehoben wurde und dass in dieser Nacht Salat Teshahud, nachtliches Aufstehen, gebetet wird, das ist eine Ibadah. Wenn dieses Gebet aber mit diesem Grund verbunden wird, so ist es eine Bid'ah. Weil da gibt es keinen Beweis dafür. Denn dieser Gottesdienst basiert auf einem Grund, der in diesen islamischen Scharia keinen Platz hat. Die Übereinstimmung des Grundes für den Gottesdienst mit dem islamischen Gesetzgebung ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Denn vieles, von dem man vermutet, dass es Sunna von den Gesandten ist, ist nicht von der Sunna. Die zweite, das ist die Art. Die Art, denn es ist ein Muss, dass der Gottesdienst sich in der Scharia in seiner Art identifizieren kann. Wenn der Mensch Allah mit einer Art von Gottesdienst dient, die sich in der Scharia nicht wiederfindet, so wird dieser nicht angenommen. Beispiel, ein Mann oder eine Person opfert ein Pferd. Dies ist nicht richtig, weil in der Scharia-Bestimmung für die Art eines Opfertiers nicht eingehalten hat. Denn die Opfertiere dürfen nur vom Vieh, so wie Kamele, Rinder, Schafe, Ziegen, beiderlei Geschlechtes sein. Drittens, die Anzahl und beziehungsweise die Menge. Wenn ein Mensch ein Pflichtgebet zu den fünften vorgeschriebenen Pflichtgebeten hinzufügen möchte, so wäre dies eine abzulehnende Bid'a. Weil dies gegen die Scharia-Bestimmung bezüglich der Mengen verstößt und wenn der Mensch das Mittagsgebet, das eigentlich aus 4 Gebetseinheiten besteht, mit 5 Gebetseinheiten verrichtet, so ist es ungültig. Viertens, die Methode. Wie ein Mann seine rituelle Gebetswaschung verrichtet. Sondern er fängt nicht von den Füßen an und dann geht er hier oder der macht das genau so, wie der Prophet a.s. auch das gemacht hat. Und zwar nicht dazu hinfügen oder andersrum. Also viertens war die Methode. Und fünftens der Zeitpunkt. Wenn ein Mann am ersten Tag von Dhul Hijjah sein Schlachttier geopfert hat, wird dies nicht angenommen, weil er damit gegen die Scharia-Bestimmung bezüglich des Zeitpunktes verstoßen hat. Der letzte Punkt ist der Ort. Der Ort, ja. Da kann man zum Beispiel Orte nehmen, zum Beispiel in Najaf oder in Kufa, die Moscheen, Sie wurden als heilig erklärt oder in Menseln in Türkei sind auch als heilig erklärt, obwohl das gar nicht sich in der Scharia, es gibt keine Beweise dafür. Oder dass die Tawaf machen. Oder genau, oder dass sie Tawaf machen und solche Sachen. Der Tawaf darf ja nur um die Kaaba gemacht werden. Und wenn man das woanders macht, ist es eine Bidda. Das ist eine Bidda, genau. Es geht jetzt genau um den Ort. Ort, ja. Genau. Und genauso gut ist das mit dem Itikaf. Mhm. Man kann kein Itikaf zu Hause machen oder man kann kein Itikaf irgendwo in einem Ort machen. Ne? Das ist jetzt auch als Beispiel. Das waren die 6 Punkte. Ist die islamische Religion vollkommen oder nicht? Also diese Frage ist wirklich, da kommen die meisten nicht klar damit. Wieso? Weil von dieser Religion, der Islam, da ist bekannt, dass sie vollkommen und vollendet ist. Walhamdulillah. Denn Allah Azza wa Jal sagt, heute habe ich eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Ja, nee, was heißt das im Klartext? Also alles, was der Prophet gemacht hat, ist ausreichend, ist vollendet. Wir können jetzt nicht sagen, wir machen jetzt noch mehr oder weniger. Ein gutes Beispiel können wir nehmen. Zum Beispiel, da gibt es Leute, die sich jetzt genauso in den Kreis halt sich bilden und dann halt mit Steine Allah preisen oder sich Stäbchen in den Backen reinziehen oder tanzen. Nein, tanzen, Achi. Das sind gute Sachen. Ja. Das gehört alles zu Ibadah, zu Islam. Genau. Und das sind Sachen, die weder der Prophet a.s. gemacht hat, noch die Gefährten, noch die Tabi'un, ne? Und die rechtschaffenen Leute. Also willst du sagen, der Vers sagt, was der Prophet a.s. gemacht hat und die Sahaba reicht? Dazu komme ich jetzt, inshallah. Weil das kommt jetzt sofort, inshallah. Und sie umfasst alles, was den Menschen im Diesseits und im Jenseits betrifft. Allah Jalla wa Ala sagt auch im Koran, und wir haben dir das Buch offenbart als klare Darlegung von allem und als Rechtleitung. Der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam hat die Botschaft Allahs verkündet, dass ihm anvertraut, eine Emane, ausgehändigt wurde, anvertraut, ausgehändigt und seiner Umma aufrichtigen Rat gegeben hat. Allah Jalla wa Ala sagt, und wir haben zu dir die Ermahnung hinabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was ihnen offenbart worden ist und auf das sie nachdenken mögen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat keine gute Sache ausgelassen, ohne seine Umma davon zu berichten, um sie zu leiten. Und er hat auch keine ungute bzw. schlechte Sache ausgelassen, ohne sie darüber aufzuklären und seine Umma davor zu warnen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Sahih Muslim, in einem Hadith, es gab keinen Prophet vor mir, dessen Aufgabe es nicht war, seine Umma das Gute, was er weiß, zu gebieten und sie vor dem Schlechten, was er weiß, zu warnen. Und wer etwas anderes glaubt, als an das, ist gemäß den Aussagen im Koran, der an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt wurde, ein Ungläubiger. Der Erfinder von gottesdienstlichen Handlungen in der Religion Allahs denkt oder glaubt, dass Allahs Religion nicht vollkommen und vollendet ist, so will er also mit seinen Erneuerungen und Erfindungen die Religion Allahs vollenden. Allah bezichtet auch bezichtet er mit seinen Erneuerungen und Bid'a den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam mit dem Verrat in Bezug auf die islamische Lebensweise und wirft ihm vor, die Botschaft, mit dem welche er beauftragt war, nicht richtig übermittelt zu haben. Da ist auch eine Aussage von dem Großgelehrten Imam Malik, wo er gesagt hat, Wer dies behauptet, dass es zum Beispiel Bidat Hasana gibt, gute Bidat, der hat Verrat, der meint dann, der behauptet dann damit, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Verräter ist. Den Islam verraten hat. Genau, den Islam verraten hat. Oder das Verräter ist. Ne? Ja. Subhanallah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe euch mit dem weißen, reinen Sunna zurückgelassen, deren Nacht so hell wie ihr Tag ist. Jeder, der sich von ihr abwendet, wird zugrunde gehen. Wenn etwas von der Scharia im edlen Koran, welche die erste Quelle für die islamische Gesetzgebung ist, nicht erklärt wurde, wird die zweite Quelle für die islamische Gesetzgebung, das heißt die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, die eine Zusammensetzung aus dem Gottesdienst in Worten, Taten, Überlieferungen ist, die uns mit einer echten Überlieferungskette erreicht haben, in Anspruch genommen. Allah Jalla wa'ala sagt, Allah hat auf dich das Buch und die Weisheit herabgesandt und dich gelehrt, was du vorher nicht wusstest. Und Allahs Huld gegen dich ist groß. Ahmed, es wurde von Ahmed berichtet, dass Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an sagt, oder dass der Gesandte sagt, sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat eine Linie gezeichnet und gesagt, das ist der Weg Allahs. Denn dann zeichnete er Linien auf der rechten und auf der linken Seite und sagte, diese sind und dies sind die Wege, auf jedem Weg, auf jedem dieser Wege ist ein Shaitan, der sich zu der zu sich ruft. Dann rezitierte er im Koran, und dies ist mein Weg, ein gerader, so folgt ihm und folgt nicht deren oder den anderen Wegen, damit sie euch nicht von seinem Weg auseinanderführen. Dies hat er euch anbefohlen, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. In einer anderen liebe Überlieferung, in einem Hadith, die besten Worte sind die Worte Allahs und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung Muhammads, sallallahu alaihi wasallam. Das schlechteste aller Dinge ist eine Erneuerung, und jede Erneuerung ist Irrgehen und jedes Irrgehen führt ins Höllenfeuer. Die islamischen Standpunkte in Bezug auf die Erneuerung in der Religion. Wenn wir sagen, Eschhadu anna Muhammad al-Rasulullah, wenn wir über diese Pflichten des Glaubensbekenntnisses, dass Muhammad sein Allahs Diener und Gesandter ist, nur Bescheid wüssten, ihm in der Folge leisten, was er befohlen hat, ihm für das Glauben schenken, was er berichtet hat, das meiden, was er untersagt hat, und Allah nur auf der Weise dienen, die er uns erlaubt hat. Somit wird es uns klar, dass es für uns eine Pflicht ist, alles abzustoßen und abzulehnen, was sich als Neuerung in der Religion Allahs Jalla wa'ala herausstellt. Denn Allah Subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, was nun der Gesandte euch gibt, so nehmt. Und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch. Und fürchtet Allah, gewiss, Allah ist streng im Bestrafen. Allah sagt auch im Koran, so sollen diejenigen, die seinem Befehl zuwiderhandeln, sich vorsehen, dass nicht eine Versuchung, sie trifft oder schmerzhafte Strafe sie trifft. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte auch, wer in dieser unserer Sache etwas neu begründet, was nicht dazu gehört, ist abzuweisen. Hudayfa ibn al-Yaman berichtete, radiallahu an, die Menschen pflegten den Gesandten sallallahu alaihi wasallam über die guten Dinge zu fragen. Und ich pflegte über ihn, das, über das Übel zu fragen, weil ich befürchtete, dass dieses in mich gelangt. Ich sagte, o Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wir befanden uns einst in der Jahiliyyah und in einem Übel zugleich. Und Allah brachte uns die Gute durch den Islam. Wird es nach dem Guten wieder ein Übel geben? Ja, Rasulallah, alaihissalam. Er sagte, ja. Ja, ich sagte wieder, und wird es nach dem Übel wieder Gutes geben? Er sagte, es wird Menschen geben, die die anderen führen, aber nicht mit meiner Rechtleitung. Von ihnen wirst du die Dinge bejahen und andere verabscheuen. Ich fragte, wird es nach diesen Guten wieder Übel geben? Und er sagte, ja, es wird Leute geben, die die anderen so weit bis zum Tode des Höllenfeuers aufrufen, und wer ihnen folgt, den werden wir ins Feuer einführen. Ich sagte, o Gesandter Allah, sallallahu alaihi wasallam, beschreibe sie uns. Und er sagte dann, sie gehören äußerlich zu uns und sprechen unsere Sprache. Subhanallah. Ich sagte, was befiehlst du mir, falls ich so etwas erlebe? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bleibe stets mit der Gemeinschaft, mit der Umma, der Muslime und mit deren Imam verbunden. Ich fragte, wie wenn sie die Muslime weder in einer Gemeinschaft noch einen Imam haben. Er sagte, dann verlasse alle diese Gruppen, auch dann, wenn du an dem Stamm eines Baumes mit deinen Zähnen festhalten müsstest, bis der Tod dich ereilt, während du dich noch in dieser Zeit befindest. Und Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh sagt, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, am Tag des jüngsten Gerichts werde ich vor dem Wasserbecken Kauthar stehen. Es werden wahrlich Leute an mir vorbeikommen, die ich kenne und die mich kennen. Dann würden sie zwischen mir und ihnen eine Trennung gemacht. Ich werde dann sagen, oh mein Herr, diese Leute gehören zu mir. Und mir wird gesagt, du weißt nicht, was sie nach dir in der Religion verändert haben. Von Abdullah ibn Abbas radiallahu an wird berichtet, dass der Gesandte Allahs sagte, Allah lehnt es ab, den Gottesdienst einer Person anzunehmen, die Bid'a begeht, bis er diese Bid'a unterlässt. Sahih ibn Majah. Alle bis er Tawbah macht. Hadith sagt, achi. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erklärte, dass nach ihm viele Versuchungen, Fitna kommen und der Ausweg davon ist, dass man am Buch Allahs und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam festhält und nicht an der Erneuerung, an der Bid'a in der Religion Allahs. Denn Ali radiallahu an wird berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird eine Versuchung, eine Fitna geben. Ich sagte, o Gesandter Allahs, und was ist dieser Ausweg davon? Er sagte, das Buch Allahs. Es enthält Berichte über die, die vor euch waren, und Nachrichten über die, die nach euch kommen, und die Entscheidung zwischen euch. Es ist die Unterscheidung und kein Scherz. Wer es aus Gewaltsucht verlässt, den wird Allah zerstören. Und wer die Rechtleitung irgendwo anders sucht, außer ihm, dann lässt Allah ihm irre gehen. Und es ist das feste Seil Allahs. Und es ist die weise Ermahnung. Und es ist der gerade Weg, auf welchem man sich durch die Triebe nicht verirrt. Und die Zungen nicht Falsches sagen. Und seine Wunder werden nie enden. Und er wird durch vieles Antworten nicht erschöpft. Und die Gelehrten werden nie satt davon. Und als die Jinn ihn gehört hatten, und hörten sie nicht auf mehr zu sagen, wir haben einen wunderbaren Koran gehört, der zur Besonnenheit leitet. Wer mit ihm spricht, sagt die Wahrheit. Und wer seine Taten nach ihm richtet, der bekommt Ajr, Lohn. Und wer mit ihm richtet, der ist gerecht. Und wer zu ihm ruft, ruft zum geraden Weg. Möge Allah uns vor jeder Bid'ah in der Religion schützen. Unsere Anstrengung annehmen. Jeder Erfolg ist von Allah und jeder Fehler ist von mir und vom Shaitan. Und zwar habe ich am letzte Woche Wochenende bei unserem Bruder Abu Isaac Abdurrahman aus Libyen hier zu Gast, Habibullah. Und der hat auch eine sehr wichtige Sache gesagt. Und zwar, was Bruder Mustafa gerade erwähnt hat, dass die kleine Bid'ah zu einer großen Bid'ah führen kann. Und der Bruder Abu Isaac Abdullah hat die Geschichte erwähnt von Leuten, die in der Moschee saßen nach dem Tod des Propheten Muhammad und die in Kreisen gesessen haben und die haben Kieselsteine genommen und einer hat gesagt, sagt 100 Mal Subhanallah, sagt 100 Mal Alhamdulillah, sagt 100 Mal Allahu Akbar. Und ein Sahabi hat das gehört und hat das gesehen. Und er wusste nichts damit anzufangen, weil er dachte, das ist eine gute Sache. Dann ist er zum Propheten, Sahabi gegangen und hat gewartet, bis er rauskam zum Morgengebet. Dieser Sahabi ging dann zu der Moschee, wo die Leute das gemacht haben, und hat erstmal sein Gesicht verdeckt mit seinem Tuch. Weil wenn sie ihn gesehen hätte, wo er die Moschee betreten hätte, hätten sie sofort aufgehört damit. Aber er wollte erstmal, dass sie weitermachen, sodass er Zeuge ist von dem, was sie dort machen. Dann hat er gesehen, dass sie das gemacht haben, dass sie Kieselsteine genommen haben und einer hat gesagt, sagt 100 Mal Alhamdulillah, sagt 100 Mal Subhanallah, sagt 100 Mal Allahu Akbar. Also dann auch so 100 Mal. Genau, 100 Mal mit Kieselstein. Und dann hat er gesagt, was macht ihr da? Dann haben sie gesagt, wir machen Zikr, wir erinnern uns an Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was hat dann Ibn Abbas gesagt? Er hat nicht gesagt, Masha'Allah, macht weiter. Abdullah ibn Mas'ud. Er hat gesagt, zählt lieber eure schlechten Taten, wo sie das gemacht haben. Und das zu einer Zeit, wo der Prophet Muhammad erst sehr kurz tot war. Sein Schwert und sein Gewand hingen noch an der Wand. Und er hat gesagt, entweder seid ihr auf einem besseren Weg als den des Propheten Muhammad oder ihr seid auf dem Weg zur Zerstörung. Und das war eine kleine Bid'ah, wo diese Leute das gemacht haben. Und Abdullah ibn Mas'ud hat gesagt, dass er genau diese Leute gesehen hat, wie sie gekämpft haben mit den Khawarij zusammen gegen Hazrat Ali. Sie wurden zu den Khawarij. Das ist ein Beweis dafür. Und dies finden wir auch in Sharh Sunnah von Imam Barbahari, Rahimullah, dass eine kleine Bid'ah zu einer großen Bid'ah führen kann. Dieses kleine Bid'ah, Zikr, führte zu einer großen Bid'ah, nämlich der Khuruj gegen den Herrscher, gegen den Emir Mu'minin. Tekfir zu machen. Und auch, was Mustafa gesagt hat, ist auch ganz wichtig. Lasst euch nicht täuschen von einer Person, von einem Mubtadi, von einem Erneuerer, von einer Person von Ehlu Bid'ah, der viel Ibadah macht, aber auf Bid'ah. Denn diese Taten werden nicht angenommen. Viel besser ist es, wenig Taten, aber im Einklang der Sunna, und zwar regelmäßig. Ja. Das ist die beste Tat. Das waren die drei Männer, die zu den Propheten kamen. Ja, genau. Richtig. Und dann noch hat der Bruder Mustafa gesagt, dass wenn ihr euch von der Rechtleitung des Propheten abwendet und Erneuerung macht, dann hat Allah SWT eure Strafe, ist dann, dass euch eine Fitna befällt. Und was ist diese Fitna? Imam Malik hat gesagt, dass diese Fitna ist Schirk. Und das sehen wir auch heutzutage. Auch hat Bruder Mustafa einen sehr schönen Hadith erwähnt, dass die Religion vollkommen ist. Ja. Und da gibt es zwei schöne Beispiele. Der erste ist die Riwaya von Salman al-Farisi, ein Perser von damals. Und die Juden wollten sich über ihn lustig machen und haben gesagt, ja, euer Prophet hat alles gesagt, sogar wie ihr auf Toilette zu gehen habt, oder nicht? Was hat Salman al-Farisi gesagt? Er hat gesagt, ja, Der Prophet Mohammed hat uns sogar erklärt, wie wir auf Toilette zu gehen haben. Mit links zuerst, dass wir nicht reden und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Und dann gibt es noch eine sehr, sehr schöne Aussage von Abu Dharr, dass er gesagt hat, dass der Prophet Mohammed s.a.w. uns sogar Wissen darüber gegeben hat, über das Schwingen der Vögel in der Luft. Also der Prophet Mohammed s.a.w. hat uns darüber informiert, wie wir auf Toilette zu gehen haben. Hat uns darüber informiert, wie wir mit unseren Ehefrauen Geschlechtsverkehr zu machen haben. Hat uns über jede Kleinigkeit informiert. Und dann soll er uns nicht darüber informiert haben, wie wir mit einer Fitna umzugehen haben, wie wir es heutzutage sehen in Tunesien und Ägypten und in Libyen. Hat er uns nicht darüber informiert, hat er es ausgelassen? Gehört das nicht zum Dien, dass wir darüber nicht Bescheid wissen? Und eines der größten Bitter von heutzutage sind die Demonstrationen, ohne Zweifel. Sind ohne Zweifel die Demonstrationen. Und diese Leute, oder einige Leute sogar, berufen sich auf Punkte in der Lebensgeschichte des Propheten Mohammed s.a.w., dass sie gesagt haben, ja, die Sahaba, die sind doch auch in Mekka gegangen, haben sich in den Arm gegriffen und haben gesagt, kein Gott außer Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, und sagen, das ist doch auch eine Demonstration. Das ist keine Demonstration, ist das. Und das ist eines der wirklich der größten Bidda von heutzutage, und noch nicht mal Bidda, sondern es ist eine Nachahmung von den Kuffar. Es ist eine Nachahmung von den Marxisten, Marxisten, von den Kommunisten, genau. Die haben das erfunden, diese Demonstration gegen das Rebellieren gegen die Herrscher. Die haben damit angefangen, dass sie nicht mit dem Qadr von Allah zufrieden waren. Und wenn man sich eigentlich fragen sollte, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Qadr denn für diese Leute geschrieben? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Führer wie Ben Ali über dieses tunesische Volk eingesetzt? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala es zugelassen, dass ein Husni Mubarak über das Volk von den Ägypten eingesetzt wurde? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala es zur Qadr gemacht, dass ein Gaddafi über Libyen eingesetzt wurde? Warum? Einfach nur aus Spaß? Oder hat das ein Hikma? Ist da eine Weisheit hinter, warum er das zugelassen hat? Da ist eine Hikma hinter, weil das Volk nicht bereit ist für einen gerechten Herrscher. Damals haben die Sahaba gesagt, haben die Tabi'in gesagt, warum? Oder die Leute, die damals gekommen, die später gekommen sind, haben gesagt, warum wurden Herrscher wie Ali und Uthman und Umar über ein Volk wie euch eingesetzt, ja Ali? Und warum wird über diejenigen, die später gekommen sind, Leute eingesetzt, wie die Herrscher, die da und die nach ihm gekommen sind? Da haben die gesagt, weil Uthman und Abu Bakr über Leute geherrscht hat, wie wir, die Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht haben und im Einklang der Sunna waren. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat über euch Herrscher eingesetzt, weil ihr nicht im Einklang mit Koran und Sunna seid. Das ist der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala das zugelassen hat. Und jetzt gibt es noch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Der Prophet Muhammad s.a.w. saß an der Kaaba und war im Gebet. Und nach dem Gebet war er fertig. Und dann kam es zu einem Sahabi. Und das war die Zeit, wo die Muschrikun sehr hart waren gegen die Muslime. Und dann hat ein Sahabi gesagt, ja Rasulullah, warum machst du kein Dua, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns den Sieg gibt, damit wir gegen die Muschrikun erfolgreich und siegen? Was hat der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt? Kein Problem, ich mache ihm Dua, dann ist die Sache damit erledigt. Hat er das gesagt? Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, es waren Leute vor euch, die wurden in den Sand eingegraben. Und die wurden von der Mitte, vom Kopf angefangen, durchgesägt bis zum Geschlechtsteil. Und die wurden mit Eisenkämmen, wurde ihnen das Fleisch von den Knochen gezogen. Und das hat sie nicht dazu gebracht, dass sie vom Dien sich abgekehrt haben. Aber ihr seid ein eiliges Volk, hat er gesagt. Und heutzutage, was sehen wir? Die Leute sind in den Ländern wie Tunesien, Ägypten und Libyen und die anderen Länder, die in diesen Schandtaten nachmachen. Und sie sagen, ja, das, was uns dazu gebracht hat, ist, dass wir zu wenig Geld haben. Dass wir uns keine großen Häuser und keine großen schönen Autos leisten können. Dass wir nicht 10 Mahlzeiten am Tag haben. Das ist unser Grund, warum wir rausgegangen sind. Das ist euer Sabr. Okay, diese Leute haben bestimmt Prüfungen über sich zu ergehen. Aber was ist denn, wenn diese Leute behaupten, dass sie Muslime sind? Was ist denn die Sunna? Das, was sie, also wozu sie befohlen wurden von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie machen müssen. Was ist die Sunna? Ist wirklich die Sunna, dass sie Demonstrationen machen, dass sie rausgehen? Nein, das ist nicht Sunna. Die Sunna ist, Das, was der Prophet Muhammad gesagt hat. Kehrt zurück zum euren Dien. Fangt an, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen und im Einklang der Sunna zu handeln. Wenn ihr das macht, dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala euch einen Herrscher, wie ihr seid. Wenn das Volk Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, Tauhid verinnerlicht hat, kein Schirk macht, die Sunna befolgt, sich von Bid'ah entfernt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala aus ihnen heraus einen Herrscher holen, der genauso ist wie diese Leute. Und dann werden wir auch gerechte Herrscher haben. Aber wenn solange das Volk, egal welches es ist, sich so verhält mit ihren Schirk und mit ihren Bid'ah und mit ihren Übertretungen gegenüber Allah subhanahu wa ta'alas Gesetzen, wird Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder solche Leute einsetzen, wie sie es jetzt haben. Und die Leute, die das gemacht haben, die Demonstration gemacht haben, was ist deren Ziel? Ist deren Ziel wirklich, dass Allah subhanahu wa ta'alas Gesetz über sie herrschen soll? Ist deren Ziel wirklich, dass die Gesetzgebung von Allah subhanahu wa ta'ala über sie eingesetzt wird? Oder sind es wieder irgendwelche anderen Tarot-Gesetze, sei es die Demokratie oder andere Rechtsformen? Demokratie, Meinungsfreiheit. Wir wollen sagen, was wir wollen. Wir wollen tun, was wir wollen. Ich will mit einem Mann heiraten. Die Frau will mit einer Frau heiraten. Der Mann will mit einer Kuh heiraten. Das ist das, was sie wollen. Sie wollen in der Öffentlichkeit Alkohol trinken. Sie wollen in der Öffentlichkeit Sina machen. Das ist das, was sie wollen, die meisten. Freiheit, das ist das, was sie wollen. Noch nicht mal die Ziele von diesen Leuten sind rein. Und dann wollen die einen Herrscher, die erwarten, dass dadurch ein Herrscher über sie eingesetzt wird, der Masha'Allah, der ihnen ihr Reichtum mit ihnen teilt, wo sie selber nicht dazu in der Lage sind, beziehungsweise noch nicht mal wollen, dass sie teilen. Und das ist wirklich, daraus zieht man wirklich eine Lehre. Das hat dazu geführt, dass diese Bid'ah, die Leute, die sogar islamisch sind, aber eine Bid'ah machen, das führt dazu letztendlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns solche Herrscher gibt, wie wir sie jetzt haben. Und bei den, noch ein kurzes Beispiel, das, was Mustafa gesagt hat, dass nämlich die Taten nur dann angenommen werden, wenn sie im Einklang mit Koran sind und mit der Sunna des Propheten Muhammad s.a.w. Die Khawarij, als Ibn Abbas zu ihnen gegangen ist, die Khawarij, die sich gegen Ali rebelliert haben, genau, als Ibn Abbas zu diesen Leuten gegangen ist, um mit ihnen zu diskutieren, um sie zu Reue aufzufordern, als er diesem Volk nahe kam, da hat er so ein Summen gehört, wie Bienen. Und er kam immer näher und hat gemerkt, dass diese Leute Koran rezitiert haben. Wie keine andere je zuvor. Sehr schön. Und als er sie gesehen hat, hat er Male an ihren Stirn und an ihren Händen gesehen, vom vielen Beten. Und ihre Augen waren sehr, sehr tief, von wenig Schlaf und vielen Fasten. Das waren die Khawarij, viele Ibadah. Aber was hat Ibn Abbas gesagt? Er hat gesagt, sie rezitieren den Koran, aber es geht nicht über ihren Kehlkopf hinaus. Was ist damit gemeint? Dass deren Koran-Rezitation von Allah subhanahu wa ta'ala nicht angenommen wird, weil es nicht im Einklang mit der Sunna ist. Wenn wir heutzutage diese Khawarij irgendwo sehen würden, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, Allahu a'lam, dass die meisten Muslime sagen würden, Masha'Allah, was für fromme Muslime das sind. Wie kann man gegen diese Muslime nur reden? Wie kann man gegen diese Muslime nur etwas haben? So lange Bärte, so ein Sujud auf dem Kopf und an den Händen, an den Knien. Schon richtig und die Augen sind richtig in den Gesichtern eingefallen, weil sie so wenig schlafen und so viel fasten. Und du redest gegen diese Leute? Genau, sind Khawarij, sind Kilab und Nar, sind die Hunde des Höllenfeuers, obwohl sie so viel gemacht haben. Und was man nicht vergessen darf, dass die Bid'ah anfängt, die fängt nicht sofort an, so zum Beispiel genauso wie der Shaitan, der kommt nicht und sagt, geh mit Mädchen XY ins Bett. Sondern er sagt erstmal, geh mal hin, mach mal Dawa zu dem Mädchen. Geh doch mal hin, gib doch mal Nasiha. So fängt das an. Und diese Bid'ah ist genau das Gleiche. Die ist sehr, sehr, die ist sehr, sehr ähnlich mit der Sunna. So wie diese Leute, die in der Moschee angefangen haben, Zikr zu machen. Die dachten, die machen etwas Gutes. Aber was hat Abdullah ibn Mas'ud gesagt? Die Leute beabsichtigen etwas Gutes, aber sie erreichen es nicht, wenn es nicht im Einklang der Sunna ist. Musa al-Ash'ari hat das ja gesehen. Musa al-Ash'ari hat auch so Abdullah ibn Mas'ud gesagt, ich sehe was nur Gutes, das genau. Aber das ist für mich fremd. Genau. Deswegen frage ich dich, ja, hat er gesagt. Ja. Weil er Alim war auf ja. Den ja. Ein Wissen. Ja. Daran sieht man, dass die Bid'ah schon Ähnlichkeit mit der Sunna hat. Ne? Das wollte ich dazu sagen. Inshallah. Erstmal fand ich das sehr gut, was du gesagt hast, dein Vortrag. Das kann auch sein. Von dem Bruder Abu Amina, die Ergänzung fand ich auch gut. Und ich fand das auch sehr wichtig, weil heute wir sind von allen Himmelsrichtungen mehr umgeben von Bidda als von der Sunna. Ja. Wir sehen wenige Leute, die mit der Sunna sich beschäftigen. Ja. Ich fand auch das Beispiel am Anfang gut, mit Nuh alaihissalam, mit seinem Volk. Genau. Ja. Was ich dazu sagen wollte ist, die Geschichte war ja so, dass ich vielleicht ganz kurz nur ergänze, es gab halt diese rechtschaffenen Männer unter Richtig. Dem Volk von Nuh. Ja. Und der Shaitan kam, diese Männer sind gestorben und man wusste unter denen, das waren super Leute. Ja. Und der Shaitan kam zu den Leuten nachher, also die nach denen gelebt haben, und haben gesagt, der kam mit einer guten Absichtsidee, so wie Bruder Abu Aminab gesagt hat, erlaubte. Geh nochmal da war zu den Mädchen. Der hat zu den Leuten gesagt, mach doch Bilder von diesen Leuten, mit der Absicht, ihr macht diese Bilder oder diese Statuen, wenn ihr dann diese Statuen seht, zum Beispiel einer von denen hat immer Sadaka gegeben, ja. und dann siehst du das Bild von dem, dann sagst du, boah, der hat immer Sadaka gegeben, ich gebe jetzt auch. Ja. Mit dieser Absicht. Ja. Der Shaitan kam nicht und hat gesagt, bietet diese Götzen an. Genau, der kam halt mit dieser Absicht. Mit erlaubten Sachen. Ja. Mit erlaubten Sachen, die nicht verboten sind. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, mit dem Spenden. Genau. Oder zum Beispiel einer von denen hat viel gebetet, dann siehst du den, dann sagst du, ich bete jetzt auch. Ich habe so lange nicht gebetet, ach komm, ich bete. Ja. Und diese Leute haben noch keinen Schirk gemacht, nee. Die diese Bildnisse angefertigt haben. Die haben das gemacht, was Shaitan ihnen gesagt hat. Ja. Aber Jahrzehnte sind vergangen oder Jahrhunderte. Ja. Und dann kamen Menschen. Dann kam Shaitan und hat gesagt, guck mal, der ist... Und die haben vergessen, warum das überhaupt gemacht wurde. Ja. Und dann kam Shaitan und hat gesagt, guck mal, das sind Evliya, das sind Leute, die nah bei Allah sind. Ja. Betet die an. Eure Vorfahren haben die angebetet. Genau. Und betet die an und Allah wird eure Dua erhören. Die genau. Zu Allah, weil die sind bei Allah akzeptierte Menschen. Genau. Und was ich damit sagen will, überhaupt Nummer eins, was hat diese Leute dazu gebracht, diese Bildnisse anzufertigen? Unwissenheit. Das heißt, was schützt vor Bidda? Wissen. Wenn du kein Wissen hast, wenn du weißt ganz genau, zum Beispiel Shaitan kann zu dir kommen, der sagt zu dir, trink Alkohol. Du weißt, das ist verboten. Ja. Deswegen sagst du, nein, ich mach das nicht. Wenn du auch machst, dann weißt du, aber es ist verboten. Aber Bidda dann zum Beispiel, du hast keine Ahnung von Bidda und Sunna und dies und das. Und dann sagst du, du sitzt irgendwo und dann hebt einer die Hände nach dem Essen und Amin und ja, du sitzt da und machst mit. Siehst gut aus. Ja. Ich bin dabei. Respekt. Man Respekt. Ja, und deswegen, man muss Wissen haben. Ja. Auf jeden Fall ist das eine gute Erinnerung, aber so viel konnte ich nicht auf... Ja, nein, es gibt zwei Sachen, wenn wir schon darüber sprechen, es gibt zwei Sachen, was die Bidda auch wieder für, zum Beispiel, das ist die Unwissenheit und das zweite ist das Folgen der Hawa. Ja. Zwei Sachen. Ja. Einmal die Unwissenheit und einmal die Hawa. Ach, vielleicht auf Deutsch auch. Die Neigung. Ja. Genau, die Neigung. Man macht es einfach. Man will's machen. Es ist auch sehr wichtig beim Wissen, dass man, es gibt ja ein Wissen, das einen nutzt und ein Wissen, das einen nicht nutzt. Ja. Also das Wissen von der Ahl al-Hawa, von der Ahl al-Bidda, das Wissen von der Ahl al-Sunna al-Jama'a. Also, dass wir auch da unterscheiden und auch von den Wissen nehmen, von den Gelehrten nehmen, die den drei Generationen folgen und deren Meinung folgen. Ich hab Könnt ihr das im Internet einstellen? Inshallah. Ja, inshallah. Wir haben außerdem auf unserer Internetseite hikmer-ev, ich schreibe dir gleich mal drauf, .jimdo.com. Da sind die ganzen Durus außer drei von Bruder Abu Ishaq übersetzt auf Deutsch. Hört euch die bitte an. Die sind so nützlich und als Erinnerung noch für die türkischsprachigen Brüder am 13. März. Am 13. März ist ein... Das ist ein Samstag. Ist ein Sonntag. Kommt bitte zahlreiche hin. Es kommt ein Talib al-Ilm aus Riyadh, der bei Sheikh Sadiq al-Fawzan studiert. Der kommt hier hin. Studiert. Immer noch studiert. Immer noch. Der macht seinen Master. Nein, er ist da. Und ist jetzt ab und zu wieder hier. Der pendelt, oder? Ja. Der wohnt in Holland. Kommt der? Nein, nur auf Türkisch. Nur auf Türkisch. Bitte? Das kann man machen, ist aber nicht geplant. Aber für die türkischsprachigen auf jeden Fall, merkt euch, 13. März hier.